Und der Kurzwellensender der Schwarzen Front, Otto Strassers. Mit ihm begann der Ätherkrieg gegen das sogenannte Dritte Reich. Es begannen Mordanschläge und diplomatische Verwicklungen. Von allem Anfang an. An die deutsche Gesandtschaft in Prag. Berlin, den 12. Dezember 1934. Geheim. Seit einiger Zeit werden in Deutschland Sendungen eines Schwarzsenders abgehört, deren Inhalt schärfste Hetzpropaganda gegen die deutsche Reichsregierung darstellt. Ich bitte, bei der tschechischen Regierung vorstellig zu werden. Im Auftrag von Bülow Schwante. An das Auswärtige Amt Berlin. Prag, den 14. Januar 1935. Wie ich auch hier feststellen konnte, kündigt sich der Kurzwellensender der Schwarzen Front folgendermaßen an. Achtung, Achtung! Hier ist der Landschaftssender Berlin der Schwarzen Front. Zur Vereinbarung der Sendezeiten wolle man sich an Postfach 327 in Kopenhagen, Dänemark wenden. Gezeichnet Dr. Koch. Otto Strasser war ein nationaler Sozialist, der zusammen mit seinem Bruder Gregor den radikal antikapitalistischen Flügel der NSDAP angeführt hatte, solange Hitler einen solchen Flügel geduldet hatte. Gregor Strasser wurde 1934 beim sogenannten Röhmputsch ermordet. Da war Otto längst in der Tschechoslowakei im Exil. Den schwarzen Sender seiner Schwarzen Front mit 8 Stunden Sendezeit täglich bediente Rolf Formes, ehemaliger technischer Leiter des Stuttgarter Senders. Samstags brachte Otto Strasser ihm immer seinen politischen Wochenkommentar raus ins 65 Kilometer von Prag entfernte Záhoří, wo der Sender in einer Villa versteckt war.